Erster Jesus sah viele Menschen. Er ging auf einen Berg. Er setzte sich. Seine Freunde kamen zu ihm. Zweiter Jesus begann zu sprechen. Er lehrte die Menschen. Dritter, glücklich sind die Menschen, die arm sind und Gott brauchen. Denn sie bekommen das Himmelreich. Vierter, glücklich sind die Menschen, die traurig sind. Denn Gott wird sie trösten. Fünfter, glücklich sind die Menschen, die freundlich sind. Denn sie bekommen das Land. Sechster, glücklich sind die Menschen, die Hunger nach Gerechtigkeit haben. Denn sie bekommen genug. Siebter, glücklich sind die Menschen, die gut zu anderen sind. Denn Gott ist auch gut zu ihnen. Achter, glücklich sind die Menschen, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Neunter, glücklich sind die Menschen, die Frieden machen. Denn Gott nennt sie seine Kinder. Zehnter, glücklich sind die Menschen, die wegen Gerechtigkeit verfolgt werden. Denn sie bekommen das Himmelreich. Elfter, ihr seid glücklich, wenn euch Leute beschimpfen und schlecht über euch reden, weil ihr zu mir gehört. Zwölfter, freut euch. Denn Gott wird euch im Himmel belohnen. Früher haben die Leute auch die Propheten verfolgt. Dreizehnter, ihr seid wie Salz für die Erde. Wenn das Salz schlecht wird, kann man es nicht mehr benutzen. Man wirft es weg und die Leute treten darauf. Vierzehnter, ihr seid wie Licht für die Welt. Eine Stadt auf einem Berg kann man sehen. Fünfzehnter, man stellt eine Lampe nicht unter einen Eimer. Man stellt sie auf einen Tisch, damit sie für alle im Haus scheint. Sechzehnter, so sollt ihr auch für die Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und Gott dafür loben. Siebzehnter, denkt nicht, ich bin gekommen, um die alten Gesetze ungültig zu machen. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Achtzehnter, ich sage euch, die Gesetze bleiben gültig, bis Himmel und Erde weg sind. Alles muss erfüllt werden. Neunzehnter, wer ein kleines Gesetz bricht und andere das auch lehrt, ist im Himmelreich nicht wichtig. Wer die Gesetze befolgt und andere das lehrt, ist im Himmelreich wichtig. Zwanzigster, ich sage euch, ihr müsst besser sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Einundzwanzigster, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer tötet, muss bestraft werden. Zweiundzwanzigster, ich sage euch, wer auf seinen Bruder böse ist, muss bestraft werden. Wer seinen Bruder beschimpft, muss vor Gericht. 23. Wenn du Gott etwas geben willst und dir fällt ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 24. dann lass dein Geschenk dort. Geh zuerst zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Danach kannst du dein Geschenk bringen. 25. Sei schnell gut zu deinem Gegner, solange ihr noch zusammen unterwegs seid. Sonst bringt er dich vor Gericht und du kommst ins Gefängnis. 26. Ich sage dir, du kommst nicht aus dem Gefängnis, bis du alles bezahlt hast. 27. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehebruch begehen. 28. Ich sage euch, wer eine Frau begehrlich ansieht, hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. 29. Wenn dein rechtes Auge dich zu etwas Schlechtem verleitet, reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, ein Teil von dir fehlt, als ganz in die Hölle zu kommen. 30. Wenn deine rechte Hand dich zu etwas Schlechtem verleitet, hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, ein Teil von dir fehlt, als ganz in die Hölle zu kommen. 31. Es wurde gesagt, wer seine Frau wegschickt, soll ihr einen Brief geben. 32. Ich sage euch, wer seine Frau wegschickt, außer wenn sie untreu war, bringt sie dazu, Ehebruch zu begehen. Und wer eine weggeschickte Frau heiratet, begeht Ehebruch. 33. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst deine Versprechen halten. 34. Ich sage euch, schwört überhaupt nicht. Nicht beim Himmel, denn er ist Gottes Thron. 35. Auch nicht bei der Erde, denn sie ist Gottes Fußbank. Auch nicht bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. 36. Schwöre auch nicht bei deinem Kopf, denn du kannst kein Haar weiß oder schwarz machen. 37. Sagt einfach Ja oder Nein. Alles andere kommt vom Bösen. 38. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. 39. Ich sage euch, wehrt euch nicht gegen das Böse. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halte auch die andere hin. 40. Wenn jemand dich vor Gericht bringt und dein Hemd will, gib ihm auch deinen Mantel. 41. Wenn jemand dich zwingt, eine Meile mitzugehen, geh zwei Meilen mit ihm. 42. Gib jedem, der dich bittet. Leih jedem, der etwas von dir leihen will. 43. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. 44. Ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die Leute, die euch verfolgen. 45. Dann seid ihr Kinder von eurem Vater im Himmel. 46. Denn Gott lässt die Sonne für gute und böse Menschen scheinen. Er lässt es regnen für gerechte und ungerechte Menschen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, bekommt ihr keine besondere Belohnung. Das machen auch die Zöllner. 47. Wenn ihr nur eure Freunde grüßt, ist das nichts Besonderes. Das machen auch die Leute, die Gott nicht kennen. 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.